dieser Welt, voller Neid und Missgunst, Verbrechen und Intrige, gibt es ein Wesen, das wie ein Symbol für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit alle anderen überstrahlt. Sein Name: Frontier. Seine Aufgabe: die zu eliminieren, die bösartig und verdorben andere unter ihre Schreckensherrschaft bringen wollen. Und da ist er auch schon. Mein Rap ist für Arbeit und für Faultiere, für Leser und für Wasserratten, schlaue Füchse, Dogs, für DJs, die die Platten können. Für MCs und für Breaker, für die G's und die Hater, für die Beats und die Sprayer, für die Freaks und die Player. Für schickere Dress, Textniveau und dickeren Rap, echter Show, bitte vergesst die Ficker im Netz, ich bin nur Dreck mit schlechtem Flow. Wir wissen es jetzt, Rap ist hohl, Gewissen ist weg, Cash und Kohlen, Schrift ist perfekt, lüfte mein Text, sitz und flash dein fest im Ton. Für Freunde und Fremde, für Künstler und Fans, fang an zu rappen und das ganze Münsterland brennt. Ich bin Träumer und Denker, nimm mich Ideen, Paulchen, sie schneisen durch den Beat wie tausend Schneeraum. Mein Rap ist Kabarett, dieser Panther-Track trifft dich wie ein Hammerset, dein Wasserbett. Hab Rap im Takt gesetzt, wie ein Ast im Nest. Beim Hören fühlst du dich wie ein Gast beim Fest. Was ist peinlich? Peinlich ist heimlich und feindlich zu sein, das weiß ich. Was ist peinlich? Peinlich ist kleinlich mit Schleimschicht zu sein, kein Geheimnis. Was ist peinlich? Peinlich ist neidisch, ein Diss zu schreiben, weil's Hype ist. Was ist peinlich? Peinlich ist kein Licht in Zeilen bis zu reimen, wenn's live ist. Mein Rap ist für Freiheit und Treue, echte Liebe, nichts Böses, nicht für dumme Kühe, Säue, Mecker, Ziegen und Vögel, für die friedlichen Menschen, für die Tiere und Pflanzen, für die tiefen Gedanken und die Bienen, die tanzen. Für Party People, Action, Reißer, Garten, Meeting, Fest und Feier, hier ist der Künstler dran im Münsterland, einer der besten Reimer. Haken, Beat, Rap und Zeile, Partys, Dieb, versenkte Steine, trag mein Ziel von Schlag bis Ziel, durchfahr Melodien wie Länder rein. Wort, Sturm als Ohr, Wurm, Reime zum Wort, Turm, geh nach vorne mit Wort, Kuren, als würde ich vorspulen. Rapper wie Chorspuren, mess mich mit Sport, und denn ich sehe nur Dorfbuhren, die lächerlich vortun. Mein Rap ist on production, mein Equipment ist schlecht, doch im Gegensatz zu anderen mixe ich fett. Mein Rap ist edel, Flow fließt wie ein Segelboot. Ich rede los, da kannst du auch einen Knebel holen. Was ist peinlich? Peinlich ist heimlich und feindlich zu sein, das weiß ich. Was ist peinlich? Peinlich ist kleinlich mit Schleimschicht zu sein, kein Geheimnis. Was ist peinlich? Peinlich ist neidisch, ein Diss zu schreiben, weil's Hype ist. Was ist peinlich? Peinlich ist kein Licht in Zeilen bis zu reimen, wenn's live ist. Es wird Zeit, über Gefühle zu sprechen. Es gibt im Hip-Hop schon genug Idioten und Deppen. Will berühren beim Rappen, will kein Thron besetzen. Ohne mich wird Klödinghausen nicht rappen. Egal wie schwer es sein wird, er wird seinen Kampf gegen das Böse fortsetzen und immer danach streben, die Geheimnisse, die die Menschheit bedrohen, aufzuklären.